Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf den Bergen ist es schön, wo des Königs Ludwigs II. Alles seine Schlösser stehen. Allzu früh muss er sich trennen, fort von seinem Lieblingsplatz. Ja, Neuschwanstein, stolze Feste, war's des Königs liebster Schatz. Allzu früh muss er von dannen, man nahm ihn fort mit der Gewalt. Gleich wie Barbaren haben's dich behandelt und fortgeführet durch den Wald. Mit Bandarsch und Chloriformen traten sie behendig auf, und dein Schloss musst du verlassen und kommst nimmermehr hinauf. Nach Schlossberg kamst dich gefahren in der letzten Lebensnacht. Da wurdest du zum Tod verurteilt, noch in derselben grauen Nacht. Und geheime Meuchelmörder, deren Namen man nicht kennt, haben ihn in Seenei gestessen, indem sie ihn von hinten angerennt. Lebe wohl, du guter König, in dem kühlen Erdenschoß. Von dort droben kannst du nicht mehr runter in dein stolzes Schloss. Ja, du bautest deine Schlösser zu des Volkes Wohlergehen. Neuschwanstein, das Allerschönste, kann man noch in Bayern sehen. Musik.